Kundgabe 3565. Empfangen durch Bertha Dudde am 2.10.1945. Vaterworte des Trostes. Wer sich schwach fühlt im Geist, der komme zu mir. Ich will ihn stärken. Wer wankend im Glauben zu werden droht, der rufe mich an, und ich will den Glauben neu beleben. Ich will durch mein Wort ihn wieder aufrichten, so dass er geistig und körperlich stark wird und alle Widerstände überwindet, die ihn mutlos werden lassen. Ich werde ihn speisen und tränken, und die Kraft meiner Himmelsnahrung wird er sehr wohl an sich verspüren, indem er zuversichtlich den irdischen Pflichten nachkommt und sein Herz des Öfteren zu mir erhebet im Gebet. Und die Zuflucht zu mir wird ihn immer aufrichten, denn niemand kommt zu mir vergeblich. Niemand klopft bei mir an, ohne dass ich ihm öffne. Und niemand geht leer von mir fort, der eine Gabe begehret. Der geistigen Not aber gedenke ich besonders, und um diese zu beheben, lasse ich die Menschen oft beschwerliche Wege wandeln, auf dass sie mich erkennen lernen und meine Hilfe erbitten sollen. Wer aber aus eigenem Antrieb zu mir kommt, wer mich zu seinem täglichen Ratgeber macht, wer nichts beginnt, ohne meinen Segen erfleht zu haben, wer sich täglich und stündlich meiner Kraft Zufuhr öffnet durch Gebet und Liebeswirken, wer also bewusst lebt und an seiner Seele arbeitet, der wird auch ständig von mir betreut werden und geistig und irdisch sein Wohl mir getrost anheimstellen können. Er wird nicht gefährdet sein, selbst wenn irdische Not auch auf ihn einstürmt als Prüfung seines Glaubens. Der Weg zu mir ist immer frei, und die Brücke ist jederzeit das Gebet, die innige Verbindung mit mir und der Anruf meines Namens. Und immer wird euch Antwort werden, immer wird eure Not behoben werden, so wie ihr nur fest und zuversichtlich glaubt und mir vertraut. Denn ich kenne alle eure Nöte und Sorgen und weiß auch jederzeit Abhilfe zu schaffen. Doch ihr sollt glauben, um nun zu erkennen, welche Kraft im Glauben liegt, so euch geholfen wird. Lasset mich walten und seid ihr nur auf eure Seelen bedacht, dass sie nicht zu darben brauchen, denn dies liegt allein an eurem Willen, wohingegen die Sorge um den Körper ich übernehme, so ihr gläubig seid und mir bewusst zustrebet. Und darum kommet immer zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Diese Verheißung habe ich euch gegeben, und ich werde sie wahrlich halten. Ihr werdet niemals vergeblich mich anrufen, so ihr in Not des Leibes und der Seele seid. Denn immer bin ich zur Hilfe bereit, weil ich euch liebe seit Ewigkeit. Amen.